Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Susanne Dreisbach und Jörg-Peter Urbach. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ohrensausen, in der wir uns mit der Fußball-WM in Südafrika beschäftigen. Von Kapstadt aus berichtet die wissen.de-Autorin Tina Buzek im Vorfeld der Weltmeisterschaft über Südafrikas Menschen und ihre Geschichten. Heute hören Sie Doppelback auf Afrikanisch, die deutsche Bäckerei Dinkel mitten in Kapstadt. Judith Deister führt in Kapstadt eine deutsche Bäckerei und bringt damit Erlösung für alle europäischen Brotfetischisten, die ob des südafrikanischen Angebotes an Backwaren bisweilen verzweifeln. Der Geruch nach Roggenfeld und Omas Küche, dieses kleine, faustgroße Gebäck in der Hand, dieses Knacken beim ersten Zusammentreffen von Zähnen und Kruste und dann das weiche Innere, das nicht süß und nicht sauer, nicht leicht und nicht schwer, im Mund nach und nach in einen wohlschmeckenden Brei zerfällt. Nichts geht über den herzhaften Biss in ein echtes Vollkornbrötchen. Das dachte sich auch Judith Deister, als sie vor über 10 Jahren das erste Mal nach Südafrika reiste und in einem Supermarkt ein Teilchen kaufte, das einheimische Whole Bread, Vollkornbrot, nennen. Doch schon beim ersten Zubeißen zeigte sich, was die Menschen am Kap unter Brot verstehen, ist gänzlich etwas anderes, als was ein verwöhnter Deutscher morgens gerne unter seine Erdbeermarmelade klemmt. Judith, in Friedrichsroda im Osten Deutschlands geboren, in Köln aufgewachsen und gerade das Abi in der Tasche, war voller Abenteuerlust ans Weltende geflogen, um hier ihren Cousin zu besuchen, der mit dem Fahrrad von Deutschland nach Kapstadt geradelt und hier hängen geblieben war. Und die junge Frau fackelte ob ihrer ernüchternden Erfahrung mit afrikanischen Backwaren nicht lange. Ich hatte mich sowieso sofort in das Land verliebt. Da lag es irgendwie nahe, hier etwas einzustilen. Ein eigenes Geschäft? Warum eigentlich nicht? Erzählt die heute 35-Jährige. Mohnkuchen und Rosinenbrötchen. Wir treffen Judith in ihrer gemütlichen Backstube, die, ja, wirklich deutsch daherkommt. Mit dunkel gebeizten Massivholzregalen und einer einladenden Verkaufstheke, aus der Mohnkuchen und Rosinenbrötchen den Kunden anlachen. Dabei hat die hochgewachsene, schlanke Deutsche das Backen eigentlich immer nur als Hobby betrieben. Ich war Leistungssportlerin, Beachvolleyball, räumt sie ein. Dass sie hier auf eine Marktlücke gestoßen war, sei ihr sofort klar gewesen. Ich habe selber das deutsche Brot vermisst und habe viele Touristen und auch Einwanderer aus Europa getroffen, denen es genauso ging. Da dachte ich mir, wenn das hier keiner macht, dann mache ich es eben selbst. Eine deutsche Oase in der Clove Street. Jetzt steht sie da, die Bäckerei Dinkel. Eine winzige deutsche Oase in der Clove Street, einer der großen Einfallstraßen Kapstadts. 80% der Kunden sind Deutsche. Viel machen die Produkte aus, erklärt sich Judith den Zulauf. Wir sind der einzige Laden in der Stadt, in dem es Pflaumenkuchen gibt. Den kennen die Einheimischen hier gar nicht. Ebenso wenig wie Mohnkuchen. Der ist typisch deutsch. Weiße Brötchen sind in Südafrika labschig. Die kannst du eindrücken wie Luft. Je weicher, je besser. Unsere sind krustig. Das ist deutsch. Definiert die Geschäftsführerin ihre Brotphilosophie. Und noch etwas reizt die Einwanderin, die inzwischen mit einem Südafrikaner verheiratet und Mutter eines Kindes ist. Zu uns kommen hauptsächlich ältere Damen. Mit denen könne man dann ein Schwätzchen halten. Das ist dann wie zu Hause in Deutschland. Wiewohl Judith keinen Zweifel daran lässt, dass ihre Bäckerei natürlich auch für Einheimische, die einen Geschmack von deutscher Brottradition bekommen wollen, immer offen steht. Selbstverständlich sprechen wir hier auch Englisch. Wasser, Hefe, Salz und Mehl. Was also ist das Geheimnis deutscher Backkunst, Frau Bäckerin? Die Antwort von Judith ist so schlicht wie ihr Brot schmackhaft. Wasser, Hefe, Salz und Mehl. Was das traditionelle Backhandwerk ausmache eben. Und um alles in der richtigen Mischung frisch und pünktlich anbieten zu können, arbeitet Judith mit dem einheimischen Bäcker Sean von der Bäckerei Artisan Breads zusammen. Der schwört ebenfalls auf deutsche Rezepte, versichert sie. Dabei ist sich Judith durchaus im Klaren darüber, dass auch in ihrem Heimatland mit dem geliebten Frühstücksfetisch nicht alles zum Besten steht. Die Massenbackshops sind keine gute Entwicklung. Gebacken in Tschechien, aufgebacken in Deutschland, das schmeckt man. Nur noch 30% der Bäckereien in Deutschland würden das traditionelle Backhandwerk pflegen. Mit meiner Bäckerei Dinkel in Kapstadt möchte ich die deutsche Backtradition erhalten. Ein Leben zwischen den Welten. So fühlt es sich für die Deutsche in Afrika auch mit Doppelback zum Frühstück dennoch an. Ein Leben, das sie gerne lebt. Es ist ein schöner Kontrast, sagt Judith. Die südafrikanische Mentalität beißt sich mit dem Deutschtum, ergänzt es aber auch. Man könne voneinander profitieren, wenn man sich aufeinander einlasse, ohne Vorurteile. Die Südafrikaner können von uns Schnelligkeit und Effizienz lernen. Und was können wir Deutschen von den Südafrikanern lernen? Judith lacht. Vor allem Gelassenheit. Diesen Beitrag können Sie auch im Internet noch einmal nachlesen unter wissen.de/doppelback auf Afrikanisch. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.